Fünftens, der Mensch ist krank. Ein Asket saß meditierend in einer Höhle. Da huschte eine Maus herein und knabberte an seiner Sandale. Der Asket öffnete verärgert die Augen. »Warum störst du mich in meiner Andacht?« »Ich habe Hunger«, piepste die Maus. »Geh weg, törichte Maus«, predigte der Asket. »Ich suche die Einheit mit Gott. Wie kannst du mich dabei stören?« »Wie willst du dich mit Gott vereinigen?«, fragte da die Maus, »wenn du nicht einmal mit mir einig wirst.« Alle bisherigen Überlegungen sollten der Erkenntnis dienen, dass der Mensch krank ist und nicht krank wird. Hier liegt der große Unterschied zwischen unserer und der medizinischen Betrachtung von Krankheit. Die Medizin sieht in der Krankheit eine unliebsame Störung des Normalzustandes Gesundheit und versucht daher nicht nur, eine solche Störung so schnell wie möglich wieder rückgängig zu machen, sondern vor allem Kranksein immer besser zu verhindern, um es schließlich auszurotten. Wir möchten hingegen den Blick dafür schärfen, dass Krankheit mehr ist als eine funktionale Unvollkommenheit der Natur. Sie ist Teil eines umfassenden Regelsystems, das im Dienst der Evolution steht. Der Mensch ist vom Kranksein nicht zu befreien, da er die Gesundheit es als Gegenpol braucht. Krankheit ist Ausdruck dafür, dass der Mensch sündig, schuldig oder unheil ist. Krankheit ist der mikrokosmische Nachvollzug des Sündenfalls. Diese Bezeichnungen haben überhaupt nichts mit der Idee einer Bestrafung zu tun, sondern wollen nur sagen, dass der Mensch, solange er Anteil an der Polarität hat, auch Anteil an Schuld, Krankheit und Tod hat. In dem Moment, in dem man einmal diese Grundtatsachen für sich anerkennt, haben sie keinerlei negativen Beigeschmack. Nur das Nicht-Wahrhaben-Wollen, das Werten und Kämpfen erhebt sie zu schrecklichen Feinden. Der Mensch ist krank, da ihm die Einheit fehlt. Den gesunden Menschen, dem nichts fehlt, gibt es allein in den Anatomiebüchern der Medizin. Im lebendigen Zustand ist ein solches Exemplar unbekannt. Es mag Menschen geben, die über Jahrzehnte keine besonders auffälligen oder schweren Symptome entwickeln, doch ändert dies nichts an der Feststellung, dass auch sie krank und sterblich sind. Kranksein meint den Zustand der Unvollkommenheit, der Anfälligkeit, der Verletzbarkeit, der Sterblichkeit. Bei genauem Hinsehen staunt man dann auch, was den Gesunden alles fehlt. Bräutigam berichtet in seinem Lehrbuch für psychosomatische Medizin, dass bei Interviews von Arbeitern und Angestellten in einem Betrieb, die nicht krank waren, bei eingehender Exploration körperliche und seelische Beschwerden beinahe ebenso häufig auftauchten wie bei einer Krankenhauspopulation. Edgar Heim sagt in seinem Buch »Krankheit als Krise und Chance«: Ein Erwachsener macht in 25 Jahren seines Lebens durchschnittlich eine lebensbedrohliche, 20 ernsthafte und etwa 200 mittelschwere Erkrankungen durch. Wir sollten uns von der Illusion lösen, man könne Krankheit vermeiden oder aus der Welt schaffen. Der Mensch ist ein konflikthaftes Wesen und somit auch krank. Die Natur wacht darüber, dass der Mensch im Laufe seines Lebens sich immer tiefer ins Kranksein hineinentwickelt, das durch den Tod seinen krönenden Abschluss findet. Das Ziel des körperlichen Teils ist das mineralische Dasein. Die Natur sorgt mit Souveränität dafür, dass der Mensch sich mit jedem Schritt seines Lebens diesem Ziel nähert. Krankheit und Tod zerstören die wuchernden Größenfantasien des Menschen und korrigieren jede seiner Einseitigkeiten. Der Mensch lebt aus seinem Ego heraus, das immer nach Macht hungert. Jedes Ich will aber ist Ausdruck dieses Machtanspruchs. Dieses Ich bläht sich immer größer auf und versteht es, in immer neuen und edleren Verkleidungen den Menschen in seinen Dienst zu zwingen. Das Ich lebt von der Abgrenzung und hat daher Angst vor der Hingabe, vor der Liebe und vor der Einswerdung. Das Ich entscheidet und verwirklicht einen Pol und schiebt den entstehenden Schatten auf das Außen, auf das Du, auf die Umwelt. Die Krankheit kompensiert all diese Einseitigkeiten, indem sie den Menschen in dem Maße, wie er auf der einen Seite von der Mitte abweicht, durch die Symptome in die Gegenseite drängt. Die Krankheit gleicht jeden Schritt, den der Mensch aus der Hybris des Egos tut, durch einen Schritt in die Demut und Hilflosigkeit aus. So macht jede Fähigkeit und jede Tüchtigkeit den Menschen entsprechend anfällig für das Kranksein. Jeder Versuch, gesund zu leben, fordert Krankheit heraus. Wir wissen, dass diese Äußerungen nicht in unsere Zeit passen. Schließlich ist die Medizin fleißig dabei, ihre Präventivmaßnahmen immer mehr auszubauen. Auf der anderen Seite erleben wir einen Boom des natürlichen und gesunden Lebens. Es ist als Antwort auf die unbewusste Art, mit Gift umzugehen, bestimmt berechtigt und begrüßenswert, doch auf das Thema Krankheit bezogen genauso irrelevant wie die entsprechenden schulmedizinischen Maßnahmen. Beide gehen von der funktionalen Verhütbarkeit von Krankheit aus und glauben an einen an sich gesunden Menschen, den man vor dem Kranksein durch irgendwelche Methoden bewahren könne. Verständlich, dass man allen Hoffnung erweckenden Botschaften lieber Gehör und Glauben schenkt, als unserer desillusionierenden Aussage, der Mensch ist krank. Kranksein gehört zur Gesundheit wie der Tod zum Leben. Solche Worte sind unbequem, haben aber den Vorteil, dass jeder deren Richtigkeit durch ein wenig unvoreingenommene Beobachtung selbst wahrnehmen kann. Es ist nicht unsere Absicht, neue Glaubensthesen aufzustellen, sondern wir wollen denen, die bereit sind, helfen, ihren Blick zu schärfen und die gewohnte Blickrichtung durch eine ungewohnte zu ergänzen. Die Zerstörung von Illusionen ist nie leicht und angenehm, doch beschert sie immer einen neuen Freiheitsraum. Das Leben ist nun mal der Weg der Enttäuschung. Dem Menschen wird so lange eine Täuschung nach der anderen entzogen, bis er die Wahrheit ertragen kann. So wird derjenige, der es wagt und erträgt, Krankheit, Siechtum und Tod als unvermeidbare und treue Begleiter seines Daseins zu erkennen, bald erleben, dass diese Erkenntnis keineswegs in der Hoffnungslosigkeit endet. Vielmehr wird er in ihnen hilfreiche und weise Freunde entdecken, die ihm ständig helfen, seinen wahren und heilsamen Weg zu finden. Denn leider haben wir unter Menschen selten oder nie so ehrliche Freunde, die wirklich auf Schritt und Tritt unsere Egospiele entlarven und unseren Blick auf unseren Schatten lenken. Sollte sich dies wirklich einmal ein Freund trauen, so bezeichnen wir ihn schnell als Feind. Genauso geschieht es mit der Krankheit. Sie ist zu ehrlich, um von uns geliebt zu werden. Unsere Eitelkeit macht uns genauso blind und anfällig wie jenen Kaiser, dessen neue Kleider aus seinen eigenen Illusionen gewebt waren. Doch unsere Symptome sind unbestechlich. Sie zwingen uns zur Ehrlichkeit. Sie zeigen durch ihre Existenz, was uns in Wirklichkeit noch fehlt, was wir nicht zu seinem Recht kommen lassen, was im Schatten liegt und sich verwirklichen möchte und wo wir einseitig geworden sind. Die Symptome zeigen uns durch ihre Treue oder durch ihr Wiederauftreten, dass wir ein Problem keineswegs so schnell und endgültig gelöst haben, wie wir es uns meistens vormachen wollen. Die Krankheit legt ihren Finger immer dann auf die Kleinheit und Machtlosigkeit des Menschen, wenn er besonders daran glaubt, durch eigene Machtvollkommenheit den Lauf der Welt zu ändern. Es genügt ein Zahnschmerz, ein Hexenschuss, Grippe oder Durchfall, um einen strahlenden Sieger in einen armseligen Wurm zu verwandeln. Gerade das hassen wir an der Krankheit. So ist die ganze Welt bereit, größte Anstrengungen aufzubieten, um die Krankheit auszurotten. Fleißig flüstert unser Ego uns ein, dies sei eine Kleinigkeit, und lässt uns dafür blind werden, dass wir uns durch jede erfolgreiche Anstrengung nur noch mehr ins Kranksein hineinbewegen. Wir haben schon erwähnt, dass weder Präventivmedizin noch Gesundleben als Methoden der Krankheitsvermeidung Aussicht auf Erfolg haben. Erfolgversprechend jedoch wäre die Rückbesinnung auf eine alte Weisheit, falls wir sie wörtlich nehmen würden. Vorbeugen ist besser als heilen. Vorbeugen heißt doch, sich freiwillig beugen, bevor die Krankheit dazu zwingt. Die Krankheit macht den Menschen heilbar. Krankheit ist der Wendepunkt, an dem das Unheil sich in Heil wandeln lässt. Damit dies geschehen kann, muss der Mensch seinen Kampf einstellen und stattdessen hören und sehen lernen, was die Krankheit ihm zu sagen hat. Der Patient muss in sich hineinlauschen und in Kommunikation mit seinen Symptomen gehen, will er deren Botschaft erfahren. Er muss bereit sein, seine eigenen Ansichten und Vorstellungen über sich selbst rücksichtslos in Frage zu stellen und versuchen, bewusst zu integrieren, was das Symptom ihm korporal beizubringen versucht. Er muss also das Symptom überflüssig machen, indem er ins Bewusstsein hineinlässt, was ihm fehlt. Heilung ist immer mit einer Bewusstseinserweiterung und Reifung verbunden. entstand das Symptom, weil ein Schattenanteil in den Körper stürzte und dort sich manifestierte, so ist Heilung die Umkehr dieses Prozesses, indem das Prinzip des Symptoms bewusst gemacht und so von seiner stofflichen Existenz erlöst wird.